Opfer eine natürliche oder juristische Person, der unmittelbar durch eine mit Strafe oder Geldbuße bedrohte Handlung materieller oder immaterieller Schaden zugefügt wurde. Siehe Victimologie. Victimologie, lateinisch Victima, Opfer. Als Teil der Kriminologie die Lehre vom Opfer des Verbrechens. Boah. Nein, ich bin in der Weiterbildung. Die Victimologie befasst sich mittels wissenschaftlicher Methoden mit der Persönlichkeit des Opfers, den Täter-Opfer-Beziehungen, im weiteren Sinne auch mit der Gesellschaft, dem Anzeigenverhalten und dem Verhalten des Opfers im Strafverfahren. Herr Gass? Nein, und entwickelt daraus Opferprognosetheorien. Herr Gass, Sie sind doch Privatdetektiv. Und Verhandlungsmethoden sowie Möglichkeiten der Vorbeugung. Herr Gass, hören Sie mich? Hallo? Sie informiert über Methoden zum Schutz. Herr Gass, jemand will mich ermorden. Potenzieller Opfer. So. Ich machte eine Bildungspause und schaute dem Mann entgegen, den jemand ermorden wollte. Ich stellte mir dessen Ermordung vor. Keine leichte Sache, aber es würde gehen, es geht immer. Der Wille ist entscheidend. Ich schaute noch einmal hin. Irgendjemand sah das wohl so ähnlich. Herr Victima, Herr... Bellheimer, Dr. Werner Bellheimer, wofür steht das S auf Ihrem... Siegfried. Oh, sehr schön, Siegfried, wie Wagner, wie Heppel. Was für einen Doktor haben Sie? Mathematik, Physik? Medizin, Astrologie? Kulturwissenschaften. Herr Bellheimer, wer möchte Sie ermorden? Wer? Woher soll ich? Zur Sache. Bellheimer schaute leicht irritiert. Gut so. Er nahm die schäbige 500-Euro-Brille ab, putzte sie umständlich mit einem stark reinigungsbedürftigen 40-Euro-Taschentuch, das er zuvor umständlich aus der linken Tasche seines abgetragenen 1.700-Euro-Mantels gezogen hatte, und setzte die Brille wieder auf. Bellheimer hatte schon bessere Tage gesehen. Ich auch. Dann holte er aus der rechten Tasche ein 10-Cent-Kuvert. Dem Kuvert entnahm er einen Zettel. Den Zettel behielt er in der Hand. Die Hand zitterte. Der Zettel auch. Aufregung, Entzug, Parkinson. Bellheimer setzte zu einer Rede an. Herr Gass, bevor ich... Nicht mit mir. Ich stemmte mich nach oben und griff zu. Mein Speed war gut bis hervorragend. Bellheimers Reaktion war besser. Verdammt! Her mit dem Wisch! Oder Sie können zur Polizei gehen. Das half, ganz klar. Er war bereits bei der Polizei gewesen. Wahrscheinlich hatte er eine Übungsstunde in Sachen Freund und Helfer bei Proll, meinem Dutzfeind, pardon, Dutzfreund, von der Potsdamer Kripo hinter sich. Danke, Proll. Das ist ein Zeitungsartikel. Ja, was dachten Sie? Nun lesen Sie schon. Künstlerschloss, bla bla bla, im 19. Jahrhundert, Wohnsitz des Schriftstellerpaares Bettina und Achim von Arnim, bla. 45 enteignet, bla. Wiedereröffnung 1992 als Begegnungs- und Arbeitsstätte für Künstler. Die sich in Liquidation befindliche Stiftung Kulturfonds, bislang Trägerstiftung des Schlosses, hat bereits allen Mitarbeitern des Hauses gekündigt. Als neuer Träger ist die Stiftung Denkmalschutz im Gespräch. Trotz der Finanzierungszusagen durch den Bund, bla, und das Land Brandenburg, bla, konnten bislang keine Verhandlungsfortschritte mit der Stiftung erzielt werden, bla. Verstehe. Sie sind der Liquidator. Viel Glück auf. Ich bin der amtierende Direktor. Verstehe, Sie suchen einen neuen Job. Ich fürchte, da kann nicht mal das Arbeitsamt... Ich suche keinen Job. Nicht. Er reichte mir einen weiteren Zettel. Ich mochte Zettel, vor allem kleine bunte mit aufgedruckten Zahlen. Dieser jedoch war weiß, bis auf ein paar schwarze Buchstaben, Computerausdruck. Schade. Ja. Kündigen Sie sofort oder Ihnen wird gekündigt, und zwar für immer. Interessant. Ich denke, Ihnen wurde bereits gekündigt. Begreifen Sie nicht. Jemand will... Hier steht nichts von Mord. Das hat der Bulle, der Hauptkommissar, auch gesagt. Ach. Die Meinungskongruenz mit Proll stimmte mich nachdenklich. Allerdings nur kurz. Auf Wiedersehen. Herr Siegfried Gass, was sagen Sie dazu? Ich sagte erst einmal nichts. Dann sagte ich... Ja, sehr schön. Und wo komme ich ins Rennen? Die Morddrohung. Ein Spleen ist ein Spleen, auch gut. Er wollte mein Klient werden, noch besser. Hatte ich das Recht, ihm im Weg zu stehen? Ich dachte an Potsdam und die Potsdamer. Es ist 11.37 Uhr. Radio Brandenburg International. Sie hören einen bunten Strauß von Melodien aus der Heimat. In Ordnung. Ortswechsel, ich meine 50 die Stunde plus Extras. Die Extras besprechen wir später. Dieses Schloss, wo? Zwischen altes Lager und Wasserheide. Was? Sarah Kirsch hat es einmal so ausgedrückt. Sarah. Was war das? Er schien jetzt abzutauchen, worein auch immer. Herr Bellheimer, Herr... Ja, ach ja. Wieperngrund liegt bei Jüterbock. Sie können im Schloss wohnen. Angenommen... Zusammen mit den Künstlern. Warten Sie, bitte. Keine Angst. Wir haben für jeden ein Einzelzimmer. Als Direktor kann ich Ihnen ein Apartment zur Verfügung stellen. Sind Sie verheiratet? Doppelbett gefällig? Ja, nein, Cleo, wir sind zwar verheiratet, aber nicht. Naja. Verstehe. Haben Sie irgendeine künstlerische Begabung? Malen Sie. Kein Problem. Geben Sie sich als Schriftsteller aus. Ich starte Bellheimer an. Lerne das Einfachste für die, deren Zeit gekommen ist. Ist es nie zu spät. Lerne das A, B, C. Es genügt nicht, aber lerne es. Lass es dich nicht verdrießen, fang an. Du musst alles wissen. Schriftsteller. Da sind wir ja Kollegen. Ich heiße Ludwig. Siegfried. Siegfried? Wie? Der Siegfried? Ich nickte leicht. Der Stoff ist noch lange nicht ausgereizt. Da stecken gut und gerne weitere 50 Dramen drin. Gar nicht zu reden von den Spielfilmen. Ich nickte erneut. Diesmal eine Nuance intensiver. Die Grundfrage ist... Warum veranstaltet Brünnhilde dieses blutige Theater? Etwa aus Liebe zu Siegfried? Wenn ja, dann ist Liebe gefährlicher als Hass. Und dieses All you need is love Getue nichts weiter als eine riesige Verblödungsmaschine. Weißt du, was ich denke? Ich denke, dass der ganze Flower Power Kram von der CIA initiiert wurde. Damit wird doch einiges klar, oder? Du kannst so wunderbar zuhören, Siegfried. Findet man kaum noch heutzutage. Ich schickte die Ente Richtung Magen, die Kartoffeln. Vor allem unter Kündlern. Ich nickte. Etwas ausgiebiger als normal. Du kleines verdammtes Flitzchen! Ich bin nicht dein Dicke Feind. Luft. Ich bin niemandes eigen. Das ist Beate Wind. Ich mache, was ich das will. Neue Fräuleinwunder. Lena Sacher, älteres Fräuleinwunder, wenn man so... Ich bumse, mit wem ich will, klar, du Schlampe? Was klotzt denn so blöd? Ja, dich meine ich, steck die Augen wieder rein, Dickerchen. Entschuldigung, ich... Ich hasse dich! Eifersucht? Kennst du den Zustand? Natürlich kannte ich diesen Zustand mit Cleos Hilfe und Unterstützung sogar ziemlich gut. Nein. Na, Glück gehabt. Die beiden sind seit Jahren ein Paar. Wie Pech und Schwefel. Aber Lena denkt, dass Beate... Ich glaube, sie hat den Direktor im Verdacht. Und? Ist da was dran? Dein Appetit ist bewundernswert. In den letzten 4 Wochen waren fast alle krank hier. Bauchschmerzen, Durchfall, Erbrechen. Einmal musste der medizinische Notdienst kommen, mit Blaulicht. Unser Wiener Großschriftsteller rutschte plötzlich unter den Tisch. Ich sage dir, die Küchenfrauen, kann man ja verstehen. Die Kündigung, keiner weiß, wie es weitergeht. Da können schon mal ein paar Sicherungen durchbrennen. Ich schob den halbvollen Teller außer Reichweite. Die fettreichen Entenreste schauten mich vorwurfsvoll an. Bellheimer und... Welches Zimmer hast du? 47. Ah, das Spukzimmer. Was? Das hier ist ein untergehendes Schiff, Siegfried. Und auf untergehenden Schiffen passiert so allerlei. Ich sage nur Titanic. Ich schaute mich um. Er ging los, um sich einen Espresso zu holen. Dafür, dass er nichts gesagt hatte, hatte er allerhand gesagt. Ich ging los, um zu verdauen. Ente und Rest. Vielleicht würden die Bauchschmerzen ausbleiben. Ich hoffte es. Ich ging rüber zu den Arnim-Gräbern gleich neben der Kirche. Gelegenheit für einen Antrittsbesuch. Achim und Bettina warteten sich ja schon ungeduldig. Leider hatten sie bereits Gesellschaft. In dieser Einöde schien man niemals allein zu sein. Ich komme jeden Tag hierher, um mich mit Bettina zu unterhalten. Ich brauche das und sie braucht das auch. Da bin ich mir sicher. Dieser Ort ist voller Kraft, voller Energie. Spüren Sie das? Ich spürte nichts. Aber das konnte an mir liegen. Woher beziehen Sie noch Energien, Herr Bellheimer? Von Beate Wind vielleicht? Ach, Sie haben sich schnell eingelebt, Herr Gass. Sehen Sie das Geburtsdatum? 4. April 1788. Ich ärgere mich jedes Mal darüber. 1785 muss es heißen. 1785. Er fiel auf die Knie und legte den Oberkörper auf Bettinas Steinsarkophag. Dann schloss er auch noch die Augen. Arme Bettina. War das Grabschändung oder war das in dieser Gegend normal? Immerhin waren wir im Fläming, im Niederen noch dazu. Hier tickten die Uhren anders, aber wie anders? Ich schaute mich vorsichtig um, niemand da, der mir hätte helfen können. Doch da stand ein Mann, circa 20 Meter entfernt, gestützt auf einen Spaten. Er schaute zu uns herüber. Ich versuchte es mit kleinen Handzeichen, dann mit großen Gesten. Der Mann rührte sich nicht. Geben Sie sich keine Mühe. Das ist unser Gärtner. Ein undurchsichtiger Charakter. Im Dorf meint man, er wäre ein Abkömmling Achim von Arnims. Nicht unmöglich. Bettina war ja mehr in Berlin als hier. Und Achim hat nicht die ganze Zeit an seinen Kronenwächtern geschrieben, auch wenn das Buch recht umfangreich geworden ist. Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Er heißt übrigens auch Achim. Seltsam, was? Haben Sie etwas herausgefunden? Ja. Das Apartment ist eine Besenkammer mit Spukzulage. Das Essen ist möglicherweise vergiftet und jemand meint, Sie wären hier unerwünscht. Übrigens, die erste Rate ist fällig. Besenkammer, so. Gefällt Ihnen wohl nicht. War Bettina schon bei Ihnen? Bettina? Sie haben nichts rausgekriegt. Richtig? Tun Sie endlich was. Bevor es zu spät ist. Er ließ mich mit den Toten allein. Achim von hatte es auf 49 Jahre gebracht, Freifrau Bettina auf 73. Wie alt würde ich werden? Ich hoffte auf einen anständigen Mittelwert jenseits der 70. Laut Statistik hatte ich Anspruch darauf, Bellheimer allerdings auch. Es wurde Zeit, an Aktivität zuzulegen. Aber nicht gleich. Ich sah keinen Grund zur Eile. Und morgen war auch noch ein Tag. Ich lag in meinem Einzelbett. Was? Solo, was sonst? Ich zog die Decke bis zum Kinn hinauf. Das Licht einer Laterne drang matt durch die Vorhänge. Die Vorhänge bauschten sich leicht. Unmöglich. Ich hatte das Fenster am Abend geschlossen. Er ist da. Bettina. Bettina. Ihr Zimmer, Ihr Platz ist da draußen. Ich möchte deinen Besuch erwidern. Du hast doch nichts dagegen. Ich hatte sogar jede Menge dagegen. Wissen Sie, Der Vorhang bauschte sich stärker. Der Fernseher ging an. Auf dem Bildschirm erschien der Schauspieler Jürgen Holz. Er nickte mir kurz und sehr ernst zu, nahm ein Buch zur Hand und begann zu lesen. Er meint, dass ich in der Stimmung bin, um dieses Werkzeug zu benutzen, aber wenn ich die Pistole nun gegen ihn selbst wendete, der mein Hut und Blut verlangt. Der Fernseher erlosch. Was sollte das? Was wurde hier gespielt? Komödie, Tragödie, Affentheater? Aus Achims Metamorphosen der Gesellschaft gefällt es dir? Nein. Und ich möchte jetzt... Mir auch nicht. Achim war ein großartiger Landwirt. Er roch so gut, wenn er von der Arbeit kam. Eine Gestalt stand plötzlich neben dem Bett, circa 1,60 groß, weiß, wie von innen beleuchtet. Bettina. Ich zog die Decke ein paar Zentimeter höher. An den Füßen wurde es kalt, sehr kalt. Bettina, wenn es Ihnen nichts ausmacht, es ist kurz nach Mitternacht. Der morgige Tag wird sicher wieder recht anstrengend werden. Sie wissen ja, Künstler. Töte ihn. Was? Töte ihn. Er legt sich jeden Tag auf meinen Sarg. Ich ertrage das nicht länger. Bitte, töte ihn. Nanu. Bettinas Stimme kam mir irgendwie bekannt vor. Ich schaute die Gestalt genauer an. Das, Cleo. Das war doch... Cleo, was machst du denn hier? Cleo? Cleo? Cleo? Ich wachte auf, Cleo. Schweißgebadet und starrte ins Zimmer. Keine Cleo, keine Bettina. Dafür... Nein, das konnte nun wirklich nicht sein. Ich schloss erneut die Augen. Irgendwann würde ich sicher an der richtigen Stelle erwachen. Es ist 9.30 Uhr. Gas. Vormittags. Ich öffnete das linke Auge. Der Spuk war noch da. Proll. Hauptkommissar Proll. Ich nahm auch das rechte Auge in Betrieb. Verdammt. Es blieb dabei. Proll. Hauptkommissar Proll. Na, nette Sachen geträumt. Zweifellos. Das war Proll. Das konnte nur eins bedeuten. Er ist tot. Mausetot. Ich sprang aus dem Bett. Nein, bemühe dich nicht. Jeder Wiederbelebungsversuch ist sinnlos. Ich wollte dir nur Tschüss sagen. Fand deinen Namen auf der Gästeliste. Umgeschult, was? Das Beste, was du machen konntest. Gratuliere. Unter uns als Privatdetektiv warst du eine Null. Ich musste deine ganzen Fälle lösen, aber... Dass du jetzt Schriftstellerst, Mann. Kriminalromane, was? Kann man nicht viel falsch machen, was? Wenn du fachliche Hilfe brauchst, Hauptkommissar als Hauptfigur. Stopp. Woher weißt du, dass jemand tot ist? Was sollte ich sagen? Die Wahrheit? Unmöglich. Naja, wenn der Meister der Aufklärung persönlich... Klassischer Selbstmord. Schläfeneinschuss, überzeugender Abschiedsbrief und spektakulärer Abgangsort. Sozusagen kürzester Weg. Er zog den Vorhang beiseite und piekste mit dem Finger nach draußen. Bei den toten Arnims tummelten sich allerhand Leute, sogar die Sonne schien. Lass mich raten. Bettinas Grab? Oh. Hast du ein Alibi? Was? Zieh dir was an, sonst tust du dir noch den Tod, mein Bester. Stopp. Wieso er? Was? Du sagtest, er ist tot. Statistik. Männer sind am häufigsten Opfer von... Statistik. Das Opfer ist eine Sie. Wie wäre es, wenn du die Hauptfigur, sagen wir mal, Hauptkommissar Proll nennst? Ich sagte, ich brummte, dass ich mir das überlegen würde. Ich kaute auf ein paar Bemerkungen herum. Dann sagte ich... Sag mal, den Tatort wegen der Erfahrung und des sinnlichen Eindrucks, könnte ich mir den... Nicht möglich. Proll sagte ja. Sie können hier nicht durch. Oh, Herr Hauptkommissar, Verzeihung, ich habe Sie nicht... Zwei Kaffee, einen großen für mich und einen kleinen für den Kollegen. Ja, sofort. Frau Lattmann-Wulff, stellvertretende Direktorin. Kennst du ja. Proll lüftete das Leichentuch. Frau Lattmann-Wulff sah nicht gut aus. Nein, ganz und gar nicht. Die rechte Hand hielt eine Makarow alter Ausführung. Seltsam. Frau Lattmann-Wulff kauerte in derselben Stellung über dem Sarkophag, in der Bellheimer seine Energietanks aufzufüllen pflegte. Fanden wir in ihrer Tasche. Proll drückte mir einen Zettel in die Hand. Einfach so. War das der Proll, den ich kannte? Ich sehe keine Zukunft mehr für mich. Deshalb wähle ich den Tod. Bitte verzeiht mir alle. Ein Computerausdruck, kein Datum, keine Unterschrift. Du würdest alles unterschreiben, was? Selbst ohne das Kleingedruckte zu lesen. Natürlich ist das ein Computerausdruck. Meinst du, heute schreibt noch jemand mit der Hand? Wir mussten bereits unseren Graphologen entlassen. Er malt jetzt. Ich schaute mich um. Sie waren alle da. Die Schriftsteller, die Maler, die Fotografen, die Küchenfrauen, die Leute aus dem Dorf. Nur Bellheimer fehlte. Alle starrten mich an. Wieso? Ludwig grinste dazu. Verdammt! Was machte ich hier neben Proll? Was machte ich neben der Leiche? Meine Tarnung? Mein Blick fiel auf den Gärtner. Er stand inmitten der Dorfleute. Und doch schien er allein zu stehen. Der Gärtner? Was? Nichts. Sagtest du Gärtner? Vielleicht solltest du auch lieber malen. Hey, Gas! Gas! Ich machte, dass ich wegkam. Ich lief an den Caillot-Figuren vorbei. Die Zwerge starrten hämisch vor sich hin. Mir war nicht nach Häme. Mir war schlecht. Es gab eine Tote, sehr schlecht. Es hatte nicht meinen Klienten getroffen, in Ordnung. Wahrscheinlich war das nicht mein Verdienst, aber ich konnte es mir trotzdem gut schreiben. Wo aber steckte Bellheimer? Hatte der vielleicht seine Stellvertreterin? Oder hatte Bettina, wie kam ich denn auf Bettina, der Traum? Unsinn. Eins war klar. Für einen Selbstmord war die Sache zu gut inszeniert. Nein, ich glaubte nicht an Selbstmord. Ich glaubte nicht mal an... Au! Verdammte Blechkiste! Jemand hatte sein Auto auf dem Waldweg geparkt. Ein Pilzräuber, na klar. Ich schaute genauer hin. Nein, das war kein Pilzsammlerauto. Das war eine Blaublütlerkutsche. Angetrieben von einigen hundert Pferden. Ein Bentley Brooklands R, Baujahr 1997. Eins von 221 Exemplaren. Ich kannte mich aus. Ich hatte das entsprechende Lexikon. Aber was machte ein Bentley im Wald von Wieperngrund? Wer benutzte solch unauffälliges Automobil? Ich begab mich auf die Pirsch. Zwei Personen waren dem Bentley entstiegen. Die Abdrücke waren deutlich. Die Fährte wies ins nahegelegene Gehölz. Mal schauen. Nach 30 Metern sah ich sie. Zwei Männer. Na, bitte. Sie schauten aus ihrem Versteck in Richtung Friedhof. Der Kleinere hielt sich ein riesiges Fernglas vor die Augen. Da kann man sehen, was die Enteignung gebracht hat. Mord, Totschlag und wirtschaftlichen Niedergang. Vom moralischen Verfall gar nicht zu reden. Genau, Herr Baron. Dieses Kropfzeug, das jetzt auf meinem Grund und Boden herumläuft und sich durchfüttern lässt. Künstler. Nun, das wird sich bald ändern. Sehr wohl, Herr Baron. In ein paar Tagen wird der Spuk vorüber sein. Dann bekommt wie viel Uhr waren das, Jakob? 12. Dann bekommt meine 12-fache Urgroßmutter endlich die Gesellschaft, die sie verdient. Ganz sicher, Herr Baron. Ein Baron. Ich war fehl am Platz, ganz klar. Also zurück. Ich setzte den linken Fuß nach hinten. Treffer. Der kleine Baron und der große Jakob fuhren herum. Verzeihung, Herr Baron, ich wollte wirklich nicht stören, aber der Schirmpilz dort... Ich zeigte auf einen Pilz. Ich hoffte, dass es ein Schirmpilz war. Die Miene des Barons wurde leicht zynisch. Dann entspannte sie sich. Aus den Augenwinkeln sah ich, warum. Etwas Glänzendes näherte sich mit hoher Geschwindigkeit meinem Hinterkopf. Das Blatt eines Spatens. Ich ließ mich fallen. Zu spät. Oh. Ich sah mein Leben vorüberziehen. Das war hart. Gott sei Dank ging es schnell. Vor allem der Teil mit Cleo. Dann sah ich tanzende Sterne, explodierende Sonnen, kreiselnde Galaxien. Ich sah gelben, roten und blauen Nebel. Dann wurde der Nebel schwarz. Ich machte die Augen auf. So also sah die Ewigkeit aus. Schwarz, trost und gottlos. Ich hatte es schon immer geahnt. Und sie roch muffig, besten Dank. Würde ich meine Ewigkeit mit Bettina verbringen müssen? Möglich. Cleo wäre mir lieber. Wahrscheinlich dachte Cleo anders. Warum nur? Keine Ahnung. In meinem Kopf heulte jetzt eine Motorsäge auf. Interessant, lebte ich etwa noch? Die Motorsäge machte sich daran, Schneisen durch mein Gehirn zu fräsen. Lobus frontalis, Lobus temporalis, Lobus occipitalis und zurück. Bestand noch Hoffnung? Und wenn Hoffnung bestand, wo befand ich mich dann? Ich streckte die Hand aus und zog sie sogleich wieder zurück. Beim gehörnten Teufel und allen guten Geistern. Ich schickte meine Hand noch einmal ins Ungewisse. Gleiches Ergebnis. Nase, Mund, Kinn, flache Brust, Bauchansatz und männlich. War ich das? Beziehungsweise war das mein Körper? Seele hier, Körper da. Ist er tot? Ja. Warum musstest du ihn umbringen? Der Ärger ist... Wollte ich doch gar nicht, Rita. Ich habe ein bisschen mit dem Spaten zugelangt. Ich konnte ja nicht wissen, dass der nichts ab kann. Die Stadtleute... Du wirst uns alle ruinieren, Achim. Wir sind ruiniert. Schon vergessen? Ich versuche gerade, das zu ändern. Aber nicht so. Nicht so. Gib dir keine Mühe. Abgeschlossen. Ich hab den Schlüssel. Wir machen da unten sauber, wenn alles vorbei ist. Achim, bitte. Achim. Hilfe. Hilfe. Was ist das für ein Krach? Was war das? Die Stimme kam aus Richtung des Körpers. Es war nicht meine Stimme. Gut so. Ist noch jemand hier? Herr Gass? Herr Bellheimer, sind Sie das? Wie haben Sie mich gefunden? Herr Bellheimer, wo sind wir hier? Wo? Sie haben mich gar nicht gefunden. So würde ich das nicht nennen. Das ist der Weinkeller. Hin und wieder ziehe ich mich hierher zurück, um nachzudenken. Er klapperte mit einem Schlüsselbund. Sein Atem strömte jetzt in meine Richtung, Typ Genießer. Er musste schon einige Zeit hier zugebracht haben. Vielleicht noch länger. Sie haben Frau Wulf-Lattmann umgebracht, Herr Bellheimer. Weshalb? Das Licht einer Taschenlampe ging an und blendete mich. Lattmann Wulf. Ich habe sie gefunden. 7.50 Uhr, da war sie schon tot. Jemand wollte, dass ich sie finde. Ganz sicher. Ich habe die Polizei gerufen. Anonym. Ist immer das Beste. Das Licht ging wieder aus und ließ mich blind zurück. Sie hatte Urlaub. Resturlaub. Noch 2 Wochen. Ich begreife nicht, was sie hier in Wieperngrund suchte. Ach, sie wohnte übrigens auch in Potsdam. In Potsdam? Vielleicht war es ja doch Selbstmord. Inge. Inge? Sie werden es ja doch erfahren. Ganz sicher. In Wieperngrund ist nicht viel los. Mit manchem Stipendiatendurchgang ist noch viel weniger los. Da gibt es Leute, die arbeiten doch tatsächlich richtig ernsthaft. Man muss schauen, wie man die Zeit... Beate Wind. Inge Wulf-Lattmann. Lattmann-Wulf. Der derzeitige Durchgang hat es übrigens in sich, Herr Gass. Ein Mr. White, ein Mr. Brown. Ich lachte nicht mit. Ich kannte den Film, der zu seinem Witz passte. Reservoir Dogs, Tarantinos farbenfroher Totentanz. Was für ein nettes Omen. Schließen Sie auf. Ich will raus. Und ich will nicht sterben. Verstehen Sie? Sie müssen den Mörder finden. Sie müssen. Kennen Sie einen Baron? Baron? Mit großem Chauffeur und noch größerem Bentley Brooklyns R, 8 Zylinder, Baujahr 1997. Neben mir wurde es still, sehr still sogar. Dann hielt Bellheimer eine seiner Reden. Diesmal stellte ich meine Ohren auf. Für manche, so hörte ich heraus, war dieses Gebäude ein nettes Schloss. Für manche ein überflüssiges und geldverschlingendes Künstlerhaus. Für manche ein Arbeitsplatz. Und für andere wieder war das Haus nichts weiter als eine reizende Immobilie. Ich hatte 3 Stunden unter der Dusche verbracht. Bei dem ganzen Dreck in der Welt kein Wunder. Jetzt saß ich in der einen Ecke des Essenraumes. Wind, Sacher, White, Braun, Ludwig und der Rest drängten sich in der gegenüberliegenden Ecke. Seltsames Volk, diese Künstler. Ich löffelte meine Suppe. Ein paar seltsame Pilze schwammen darin herum. Ich löffelte trotzdem, manchmal muss man hart sein, vor allem gegen sich selbst. Wenn ich hinübersah, senkten sich alle Köpfe. Ich probierte es dreimal hintereinander, klappte prima. Dann wurde es langweilig. Ich musste mir etwas einfallen lassen, nur was? Plötzlich hatte ich eine Idee. Frau Wind? Ja, letzter Roman war wirklich ganz außergewöhnlich. Dieser Sog von der ersten bis zur 17. Letzten Seite. Danke. Alle Köpfe gingen nach oben. Wie hieß er denn, der Roman? Die Köpfe blieben oben. Das Publikum war an der Sache dran. Zeit für den Frontalangriff. Sie pflegten ein intimes Verhältnis zur jetzt leider verstorbenen Frau Wulff-Lattmann. Verzeihung, Lattmann-Wulff. Kannten Sie Frau Lattmann-Wulff bereits bevor Sie nach Wieperngrund kamen oder haben Sie Inge... Arschloch. Erst während Ihres Aufenthaltes... Ich nahm den Kopf leicht zur Seite. Der Löffel flog mit einem singenden Ton an meinem linken Ohr vorbei. Dann schlug er gegen die Wand. Schön, dass es Suppe gab und kein Rumpsteak. Würde der Teller folgen? Nein. Es folgte nicht einmal eine Szene. Nanu, was war los mit Frau Sacher? Sparte sie sich ihren Aktionismus für später auf? Oder hatte sie ihren Aktionismus für heute bereits hinter sich? Herr Gass, möchten Sie vielleicht noch ein Dessert? Der Chef sagte mir, Sie würden Eis mögen. Und da dachte Rita ich vielleicht... Rita trat aus der Küchentür und kam auf mich zu. Wir waren uns vorhin im Flur des Anbaus begegnet. Ich hatte ihr zugezwinkert und ein wenig den Zeigefinger geschwenkt. Sie war kreidebleich geworden. Wollte sie vielleicht etwas gut machen? Natürlich mochte ich Eis, aber ich war nicht in Eisstimmung. Dazu war es zu frostig hier, obwohl der Eisbecher in ihren Händen sah umwerfend aus. Dolce Vita. Sehen Sie doch, dass er nicht will. Geben Sie mir das Eis. Aber nicht doch, nein, Sie können nicht. Mr. White konnte. Er stand auf und riss Rita den Eisbecher aus der Hand. Vielen Dank auch. Er nickte in meine Richtung, provokant und lasziv. Dann setzte er sich, nahm den Löffel in die Hand und stieß zu. Den gefüllten Löffel hob er an und führte ihn langsam zum Mund. Alle Blicke folgten dem Löffel. Etwas Eis tropfte herab. Dann tropfte noch einmal Eis herab. Der Löffel war jetzt fast am Ziel. Da erst kapierte ich. Nein, nein, nicht essen, nicht! Ich sprang nach vorn und schlug mit der rechten Hand gegen Whites Löffel. Das Eis löste sich vom glatten Metall, segelte genau auf die Steckdose zu. Stromausfall? Katastrophe? Nein, daneben. Malerarbeit. Mit der linken griff ich den Becher. Ich schaute jetzt Ludwig an. Ludwig schaute mich an, grinsend. Er hob den Daumen. Na sowas. Ich hob den Becher. Dann war ich draußen. Die Situation gewann an Fahrt. Entweder ich fuhr mit oder ich wurde überfahren. Zeit zu handeln, klar. Also ging ich auf Spurensuche. Von Bellheimer keine Spur. Der Weinkeller war leer, bis auf die vollen Flaschen. Vielleicht war Bellheimer abgereist. Hoffentlich blieb er erreichbar. Ich klopfte an seine Bürotür. Nichts. Ich klopfte an die Bürotür seiner Stellvertreterin. Die Tür öffnete sich. Einfach so. Ich nahm die Einladung an. Wieso nicht? Ich war Schnüffler. Mein Beruf war das Schnüffeln, also schnüffelte ich. Ich schnüffelte in den Papieren, nicht schlecht. Ich schnüffelte in den Computerdateien. Bingo! Ich schnüffelte in der Korrespondenz. Treffer! Ich war gut, ich war der Beste, ich war... Hände hoch. Oh nein, ein Stück Metall stach in meinen Rücken. Ich nahm die Hände hoch, dann erwartete ich das Zischen. Nichts, wenigstens etwas. Wer sind Sie wirklich? Und was wollen Sie hier? Wer ich bin? Wer sind Sie denn? Ich habe zuerst gefragt. Ich zog meine Lizenz hervor und hielt sie schräg vor mich hin. Die Hand kam. Ich griff mir die Hand. Ich bearbeitete sie. Dann bearbeitete ich den dazugehörigen Körper. Alle Achtung, Siegfried. Ludwig. Was soll das? Meine Fitness überraschte mich selbst. Wahrscheinlich das Landleben. Allerdings, Ludwig war Schriftsteller und Schriftsteller, na ja. Die Waffe. Her damit. Er reichte mir einen Kugelschreiber. Was hatte ich erwartet? Eine Uzi? Oder gar eine Makarov? Tut mir leid, Herr Privatdetektiv. Sollte nur ein Joke werden. Mir war von Anfang an klar, dass du kein Schriftsteller bist. Keiner von denen interessiert sich für die Nibelungen. Das mit dem Eis war sehr professionell. Toll. Bereits was rausgekriegt? War Bettina schon mal da gewesen? Was? Na, Zimmer 47. Naja, ja, ich glaube... Sie war... Wie sieht sie aus? Was hat sie gesagt? Würdest du... Ich meine, könntest du sie fragen, ob sie und Johann Wolfgang Goethe... Na, du weißt schon. Also klärte er mich auf. Ludwig schien es wissen zu wollen und nicht nur er. Warum willst du das wissen? Fatz, Bild, Spiegel... Nein. Wo denkst du hin? Niemals. Na schön, fragen konnte ich ja. Das macht 50 die Stunde plus... Ich lag im Bett. Endlich. Eigentlich wollte ich an Cleo denken, stattdessen dachte ich an meine Funde aus Inges Büro. Ich versuchte, alles zusammenzubringen. Irgendetwas passte nicht. Ich hatte in Inges Computer die Drohung gefunden, die Bellheimer mir gezeigt hatte, aber nicht ihren Abschiedsbrief. Ich hatte in ihrem Schreibtisch die Kopie einer Scheidungsklage entdeckt und einen Arbeitsvertrag als Direktorin von Schloss Wieperngrund. Nirgendwo ein Selbstmordgrund. Der Vertrag hatte mich umgehauen. Er war von der Stiftung Denkmalschutz ausgestellt, undatiert und noch ohne Unterschrift. Was wusste Bellheimer davon? Die Stiftung Denkmalschutz wollte Bellheimer nicht haben, was ich persönlich sehr gut verstand. Aber das deutsche Arbeitsrecht ist kompliziert. Da Bellheimer nicht freiwillig abtreten wollte, bedurfte es einer mehrmonatigen Arbeitspause, also einer Schließung, um ihn loszuwerden. Klar, dass sich die Denkmalstiftung Zeit ließ. Das erklärte auch den Zettel an Bellheimer. Inge wollte Druck machen, verständlich. Bellheimer war also weg vom Fenster, so oder so. Warum schmiss er nicht einfach hin? Hatte er noch andere Eisen im Feuer? Und wie passte der Baron dazwischen? Oder war doch alles ganz anders? Ich starrte an die Decke, dann auf den Vorhang. Keine Bewegung. Bettina ließ sich nicht blicken. Vielleicht schlief sie ja. Ich konnte nicht schlafen, also stand ich auf und versuchte es mit einem kleinen Spaziergang. Ich hatte Angst. Deshalb habe ich ihn engagiert. Angst? Wegen dieses Zettels? Deswegen mussten Sie Lattmann Wulff nicht gleich umbringen. Wieso ich? Die Polizei sagt... Selbstmord. Vielleicht glaubt es die Polizei ja wirklich. Und vielleicht glaubt es dieser Möchtegern-Detektiv, aber Leute mit gesundem Menschenverstand. Bellheimer, Sie hatten ein Motiv. Nein, ich habe sie nicht. Sie war doch gar nicht hier. Sie war in Potsdam. Sie... Ich drückte mich an den Stamm der großen Eiche. Auf der Bank vor der Eiche saß Bellheimer. Und vor Bellheimer stand der Baron. Es war ein nettes, abendliches Arrangement. Ein Kaspar David Friedrich, nur ohne Vollmond. Dafür mit Aphrodite und Apoll. Sie haben uns diese neugierige Laus in den Pelz gesetzt. Was weiß dieser Mensch? Nichts. Das ist zu viel. Schicken Sie ihn nach Hause, zahlen Sie ihn aus, sagen Sie ihm, sein Job ist erledigt. Oder noch besser, machen Sie es, wie Sie es mit dieser Lattmann Wulff gemacht haben. Ich habe nicht... Je mehr Chaos, desto besser. Das schreckt ab. Diese Stiftungen sind höchst sensibel. Sie wollen doch die Chefstelle im Golfhotel Schloss Wieperngrund, oder? Ja, natürlich. Gut. Dann sehen Sie zu, dass Sie sich die Stelle verdienen. Sie werden ohnehin der Einzige sein, den ich übernehme. Und hören Sie mit dem Trinken auf. Und vor allem hören Sie auf, weibliche Gäste zu belästigen. Das könnte Sie noch ins Grab bringen. Wie meinen Sie das? Die Formel lautet er oder sie. Merken Sie sich das. Er oder sie. Arnim verschwand. Irgendwo sprang ein Bentley an, vermutlich Baujahr 1997. Schließlich ging auch Bellheimer. Ich rutschte am Stamm der Eiche hinab und setzte mich ins feuchte Gras. Ich brauchte jetzt Erdkontakt, so großflächig wie möglich. Ich ließ mich zur Seite fallen und machte den Jesus, tat gut. Ich drehte den Kopf nach rechts. Was war das? Irgendetwas glitzerte dort. Ich stand auf und ging auf das Glitzern zu. Das Glitzern wurde stärker. Dann war ich da, verdammt. Im Boden steckte ein Spaten. Jemand will mich ermorden. Ermorden! Schön. Kommst du mit deinem Krimi voran? Wie heißt der ermittelnde Hauptkommissar? Proll. Hörst du mir überhaupt zu? Proll. Genau. Hauptkommissar. Kommissar Proll. Verstehst du nicht? Ich meine es ernst, die Wulff, die Landmann Wulff ist auch ermordet worden. Gärtner, stimmt's? Du bist überarbeitet, Gas. Vielleicht ist die Schriftstellerei doch nicht der richtige Job für dich. Wie wäre es mit Gärtner? Ich bin kein Schriftsteller, ich bin Privatdetektiv. Oh, was ist ein Rückfall, wie bedauerlich. Ich hoffe, es ist nicht allzu ernst. Der Abschiedsbrief findet sich nicht in Ihrem Computer und sie hat die Scheidung eingereicht. Scheidung? Gegen wen? Proll. Sie war in Potsdam, Resturlaub und... Kommissar Proll, hast du mal auf die Uhr geschaut? Es ist 2.35 Uhr nachts. Was sollte eigentlich diese Pampe, die du mir geschickt hast? Das Eis? Eis stand auf dem Beizettel. Angekommen ist dir etwas ganz anderes. Und? Hast du's untersuchen lassen? Von einem Spezialisten. Er heißt Robert. Ich habe es auf seinen Teller gekippt und er hat sich an die Analyse gemacht. Volltreffer. Er ist tot. Tot? Unser Wachhund ist jetzt mein bester Freund. Also wenn du noch mehr von dem Zeug hast... Proll! Ich konnte sein Grinsen fast hören, dann legte er auf. Proll! Wie es aussah, war ich auf mich allein gestellt. Der Zustand war mir vertraut, aber die dazugehörige ernste Situation war mir neu. Ich schob den Schreibtisch vor die Tür, dann noch einen Schrank, den Fernseher und jede Menge Kleinkram. Das Zimmer wirkte jetzt groß und fast gemütlich. Dann setzte ich mich aufs Bett und bastelte an einem Plan. Der Plan war ganz einfach. Überleben. Jetzt ging es nur noch darum, den Plan umzusetzen. Ich ging ans Telefon und bestellte ein gelbes Fluchtauto. Auf der anderen Seite der Leitung wurde geflucht. Ich verstand das. Ich war auch nicht gut drauf. Nein! Herr Gass! Sind Sie da, Herr Gass? Was ist? Es ist etwas Schreckliches passiert. Sie müssen helfen, bitte. Noch ein Mord? Was? Ein Mord? Ja, genau. Wer ist tot? Weit? Braun? Ja, Weit und Braun. Was, beide? Vergiftet? Richtig, vergiftet. Von wem? Von wem wohl? Also doch. Ich räumte die Tür vor, dann riss ich sie auf. Fehler. Verdammt, was soll das werden? Was soll das? Jemand hatte mir einen Bettbezug übergestülpt. Blöde Idee, aber wirkungsvoll. Ich saß fest. Noch fester saß ich, als man mit einem Strick nachhalf. Es sah schlecht aus. Sehr schlecht. Bellheimer, stecken Sie dahinter? Sind Sie da? Bellheimer! Sie müssen sich nicht umlegen. Ich weiß nicht. Ich verrate auch nichts davon. Machen Sie, was Sie wollen mit diesem verdammten Schloss. Ob Golfhotel, Seniorenheim oder ob Wein oder Managerakademie oder Spekulationsobjekt, scheißegal. Dieses Land braucht keine Fütterungsstelle für Künstler. Die haben bloß Verträge und denkfaul. Was das Land braucht. Das Bettzeug wurde mir vom Kopf gerissen. Immerhin. Ich schaute um mich. Das war nicht mein Zimmer. Da war auch kein Bellheimer. Da waren Beate Wind und Lena Sacher. Sie standen vor mir und sahen auf mich herab. Irgendwie wirkten sie zornig. Wieso? Woher hast du das? Das ist ja ungeheuerlich. Ich hatte schon zu viel erzählt, also beschloss ich zu schweigen. Sie hat dich was gefragt, Blödmann. Ich schwieg weiter, trotz des Blödmanns. Ah, wie wäre es mit etwas Folter? Gute Idee. Übliche Stelle? Warte, ich weiß was Besseres. Du nimmst ein Buch von dir und liest was draus vor. Beate Wind lachte sehr laut. Lena Sacher lachte gar nicht und ich hatte nichts zu lachen. Entschuldige, Liebes, war nur Spaß. Übrigens, Schnüffler. Ich hatte tatsächlich was mit Inge. Lena auch. Zu dritt ist es nämlich auch ganz schön. Oder reicht deine Schnüffler-Fantasie hierfür nicht aus? Lena lächelte schon wieder müde und gequält zwar, aber immerhin. Da ging die Sirene los. Feuer. Sekunden darauf waren wir nass. Sprinkleranlage, klar. Weiter? Weiter. Proll. Hauptkommissar Proll. Da war er wieder, 10 Stunden nach meinem Anruf. Er saß im Sessel meines luxuriösen 50 Quadratmeter Schlossappartements und schaute neidisch hin und her. Nichts weiter. Nichts? Nein. Habe ich dir doch schon 3-mal erzählt. Schade. Die beiden haben dir das Leben gerettet, Gas. Ich hätte zu gerne gewusst, worauf sich das Schade bezog. auf nichts weiter oder auf Leben gerettet. Ich fragte lieber nicht nach. Kurzschluss am Fernsehgerät. Zimmer 47 ist ausgebrannt. Kurzschluss? Ich dachte ganz anders darüber. Ich dachte an Manipulation und fehlgeschlagenen Mordversuch. Dann dachte ich an meine Untermieterin. Bettina. Was? Diesmal nicht der Gärtner? Weißt du, ich erzählte Poll die Bellheimer-Geschichten. Hörte Poll überhaupt zu? Dann erzählte Poll mir die Lattmann-Wulff-Geschichten. Zugegeben. Die waren auch nicht schlecht. Den Abschiedsbrief der Toten fanden wir als Word-Datei im Computer des Ehemanns. 5 Minuten Kreuzverhör, dann volles Geständnis. Typische Ehemannsgeschichte, Motiv Eifersucht und Verlassensangst. Und peng. Wollte eine falsche Fährte legen. Nicht mit mir, Baby. Was? Dieser Bellheimer wollte dich... Ja, irgendwas war jetzt bei ihm angekommen. Mal sehen, was. Bellheimer. Er ist mit dem Baron in dessen Bentley auf und davon. Bentley? Moment, auf der Fahrt hierher, da war ein Bentley. Ziemlich zerknautscht. An einem märkischen Alleebaum. Ich hatte keine Zeit zum Anhalten. Da waren 3 Männer. Ein großer, ein sehr kleiner und ein mittlerer. Sind zu Fuß weiter. Man sollte mehr von diesen Bäumen pflanzen, überall. Was? Ach nichts. Ich fürchte, ich muss in meinen alten Beruf zurück. Nicht doch. Gast, du solltest nichts überstürzen. Ich muss morgen schon Geld verdienen, Miete, Müsli. Aber Gast! Irgendwann nach Mitternacht sank ich ins Doppelbett meines Apartments, immer noch allein und sturzbetrunken. Ich hatte Gärtner Achim den Spatenangriff verziehen nach ein paar Doppelten. Der Baron, so hatte Achim erzählt, hatte ihm was vorgemacht. Alte Zeiten, alte Herrschaften und Jobs zum Aussuchen, dazu reichlich Geld. Der Baron hatte allen möglichen Leuten was vorgemacht und einige waren darauf reingefallen. Naja, Schnaps drüber. Hatten wir Brüderschaft getrunken? Möglich. Hatte ich Rita geküsst? Wahrscheinlich. Und Beate? Oh, hoffentlich nicht. Da war nämlich noch Lena. Und Lena, naja, der traute ich alles zu. Gas! Gas! Bettina. Schön, dass Sie... Gas! Das ist Nummer 26, nicht 47. Ich wollte zu dir mich bedanken. Er ist weg. Endlich. Hey, Jan, nicht der Rede wert. Bettina, da war doch noch was. Richtig. Der Auftrag. Bettina, wenn Sie gestatten, darf ich Sie mal was fragen? Etwas... Aber ja. Sie und Johann? Ich meine, Wolfgang von Faust, Goethe, war da was? Bist du Literaturprofessor? Nö. Kritiker? Rezensent? Nein, Privatdetektiv und, die Neugier. Sie lächelte jetzt, soweit man das Lächeln nennen konnte. Hast du einen Vornamen? Siegfried. Oh. Mehr sagte sie nicht dazu, sympathisch, wirklich schade, dass sie schon so alt war. Dann beugte sie sich zu mir herab und flüsterte mir einiges ins Ohr. Was? Das ist ja... Ja. Schön. Nein? Ja? Ja. Oh. Seit 2 Tagen saß ich wieder in meinem Büro. Vor mir lag das Lexikon der Kriminalistik. Ich ließ es liegen, ungeöffnet. Irgendetwas fehlte mir. Wissen war es nicht. War es vielleicht das regelmäßige Essen? Waren es die Tischgespräche? Fehlte mir Bettina oder Cleo oder doch Bettina? Ich starrte in den Hof hinab. Der Hof sah aus wie immer. Es gibt Dinge, die ändern sich nie. Und es gibt Dinge, die ändern sich sehr rasch. Nie ist es so, wie es sein soll. Herein. Nanu, hatte ich herein gesagt? Was war los mit mir? Siegfried. Ludwig. Siegfried, toll, dass du es hier. Er log etwa so gut, wie er Gags erzählte. Ich weiß. Und diese Aussicht. Ja. Hier, schon gesehen? Er warf mir eine Zeitung zu. Da stand Schloss Wiepern-Grund gerettet. Stiftung Denkmalschutz übernimmt. Wollte er vielleicht feiern? Nicht mit mir. Ludwig, meine Zeit, viel Arbeit, du verstehst. Der Auftrag, du erinnerst dich, Bettina. Hast du sie gefragt? Der Auftrag? Ach ja, ja, ja, natürlich. Das ist so, Ludwig, der Gärtner und ich. Er holte ein dickes Bündel grüner Euronoten hervor. Hatte er einen Bestseller gelandet? Kaum. Eine Erbschaft. Möglich. Verstehe, Siegfried. 100, 200, mehr, 300, 400. Woher? Vorschuss von der Zeitung. War doch deine Idee. Er klapperte mit den Augen wie Marilyn in Manche mögen's heiß. Er war gut darin. Ach. Noch mehr, mein Gott. Du ruinierst mich. 500, 600, 1000, 2000. Bei 7700 machte es Klick. Einfach so. Also, Ludwig, die ganze Sache war folgendermaßen. Na endlich, haben Sie oder haben Sie nicht? Das ist die Frage. Er sah mich durchdringend an. Etwas Speichel lief über sein Kinn. Ludwig, Sie haben nicht. Alles platonisch, bis auf das rein Geistige. Hörte ich da ein Kichern? Irgendwer war hier, gleich neben mir. Irgendwer flüsterte. Gut gemacht. Bettina? Bettina. Siegfried? Hey, Siegfried, ist alles in Ordnung? Siegfried. Siegfried. Hey, Siegfried! Titanic Wiepern-Grund. Kriminalkomödie von Wolfgang Zander. Musik Frank Meerfort. Mit Jürgen Holz als Privatdetektiv Gass. Martin Seifert, Hauptkommissar Proll. Gunter Schoß, Bellheimer. Margit Bendokat, Bettina. Hans Teuscher, Baron von Arnim. Steffen Scheumann, Achim. Susanne Sachse, Rita. Astrid Meierfeld, Beate. Gudrun Gabriel, Lena. Herbert Fritsch, Ludwig. Simon Newby, White. Karl-Heinz Koinski, Jakob. Ton Andreas Meinitzberger. Regieassistenz Frank Meerfort. Regie Wolfgang Rindfleisch. Produktion Deutschlandradio Kultur 2005.